Und davon muss man sich natürlich distanzieren, weil das so blöd geht das nicht oder so. Vom Phänotypus her distanziert man sich, ob man will oder nicht, wenn man was im Kopf hat. Und diese Klasse des Bewusstseins ist demgegenüber das, was die SI wieder scharf gemacht hat, als eine Arbeit, die selbstständig, ohne Repräsentation nur vor sich gehen kann. Ich würde jetzt gerne diese entsprechende einschlägige These von de Boer lesen, das ist so klar und so nüchtern und eigentlich kann man da nicht einen Mystizismus darin finden. Und du sagst dann am Schluss in deinem Buch, der späte de Boer, du hast vorhin auch darauf eingegangen, der späte de Boer hätte dann geschrieben in dem, ich glaube ich Panegyrikus, oder nee, in den Kommentaren 1988, hätte er dann geschrieben, du schreibst es auch in einem Buch und zitierst ihn auch sogar, dass, ich lese mal vor, du schreibst da, und das ist ja die Situation, in der wir nun sind, in der die meisten, die da reingeboren worden sind, die hier sitzen, wo ist es denn, das Proletariat, das Revolutionäre? Er schreibt in der dritten, so ist es nicht in den Kommentaren, sondern in sein letztes Wort, 1992, also fast keine zwei Jahre vor seinem Freitod, schreibt er in der Vorrede zur dritten französischen Ausgabe Gesellschaft des Spektakels, dass du schreibst, erst in den 90er Jahren erkannte de Boer, auch wenn er sich von der Vorstellung vom Proletariat als Vollender der Emanzipation nicht gänzlich verabschiedete, richtig, dass die Klassenherrschaft, wie er da schrieb, mit einer Versöhnung geendet hat. Dass also, schreibst du dann weiter in deinen Worten, dass das Proletariat statt die Feindschaft zu Staat und Kapital zu entwickeln auf die volle Integration in das fetischistische Warenspektakel gesetzt hat, dass es so ist, das erkennt er, und dass die falsche Totalität der Gesellschaft nunmehr ohne Negation, ohne Einspruch existiert. Ich möchte jetzt gar nicht anfangen zu sagen, ich denke nicht, dass es so ist, sondern ich muss hier nur sagen, und wenn man dieses Buch durcharbeitet, sollte man das doch im Auge behalten, mal genau näher hingucken. Ich habe mir da sogar mit Bleistift dann diese Stellen rausgekritzelt, genau noch mal kurz mit dem Original verglichen, dass er nämlich nicht sagt, das ist ein bisschen, also entschuldige jetzt, ein bisschen gemogelt, wenn du dann in der Fußnote schreibst, der Begriff der Versöhnung bezieht sich an dieser Stelle auch auf das Schisma der Klassenherrschaft, was er da erwähnt. Also die spektakuläre Arbeitsteilung zwischen Ost und West, die sich ins integrierte Spektakel aufgelöst hat. Guckst du hin, und da könnte man dann wirklich auch streiten, philologisch sozusagen, oder philologischen Ebene, die auch sein muss, dass nämlich er nur von diesem Schisma der Klassenherrschaft spricht. Er spricht nur von dieser Blockteilungs, diesen beiden großen, dem diffusen Spektakel und dem konzentrierten Spektakel, die ineinander gefallen sind, ja, sich ineinander aufgelöst haben, also vor allem das konzentrierte Spektakel des Ostblocks in das des Westblocks und der dann diese Elemente des konzentrierten Spektakulären sich aufgenommen hat. Aber mehr ist da nicht an Versöhnung auszumachen bei de Boer. Das ist ja ein ganz knappes, nur 3-Seiten-Vorwort. Sein letztes Wort zu dem, was da sozusagen mit dieser Welt passiert ist, wie er das sieht, 1992, und es ist keine Rede davon, es ist sogar explizit so, dass das die Klassen wären, die sich da versöhnt hätten. Das Proletariat mag es auch noch so ambivalent und mag es auch noch so sehr in diesem Moment der Anpassung, der Integrationsbrunst und sonst was, der Befriedung aufgegangen sein, dass das jetzt ein für alle Mal weg vom Fenster wäre. Dass das also dass keine Möglichkeit mehr, dass die Widersprüchlichkeit getilgt sei. Ja? So ist es bei ihm überhaupt nicht, sondern im Gegenteil. Er schreibt, die objektive Realität ist, schreibt er an anderer Stelle, auf beiden Seiten vorhanden, also in diesem Aufsatz, aber, ja, eben dies macht allein das, also so schreibt, ich will das jetzt nicht kommentieren, die objektive Realität ist auf beiden Seiten vorhanden, dieser Klassenpolarität, und diese Versöhnung, Reconciliation, ja, da schreibt er von s'achever, also zum Abschluss kommen, sich vollenden, zugrunde gehen, auch im hegelischen Sinne zu sich kommen, fertig sein. Die Klassenherrschaften in Ost und West sind zu sich gekommen, sind fertig und sind in dieser Fusion des integrierten Spektakulären zugrunde gegangen, zum Abschluss gekommen.